Wind wird mir von vornherein und kühlt mich ab von Kopf bis Fuß. Regenwasser in meinem Schuh macht die Warterei erst richtig nett. Und am anderen Morgen schon lieg ich mit Fieber im Bett. Hier lieg ich, starr die Decke an, warte auf einen guten Zeitvertreib. Die Wände, sie sind so kalt, fast so kalt wie mein Leib. Hätte ich ein schönes Fell, dick und warm wie das von Grizzlybären, Millimeter dünne Haut zu brechen, fällt doch keinem Nordwind schwer. Ich glaub, die Haut, sie ist zu dünn. Für diese Welt ist sie zu dünn. Nun ja, beschützen sie doch hier. Und da hat das auch keinen Sinn. Ich glaub, die Haut, sie ist zu dünn. Sich so, tritt grinsend in mein Zimmer ein, frisst mir die Vitamine weg. Ich sag kein Wort, man muss doch gastfreundlich sein. Er redet furchtbar viel und schnell, es ist nur Tratsch, hat keinen Sinn. Oh Gott, schenk mir ein dickes Fell. Die Haut, sie ist zu dünn. Für diese Welt ist sie zu dünn. Nun ja, wir schützen sie doch hier. Und da hat das auch keinen Sinn. Ich glaub, die Haut, sie ist zu dünn. Er schwatzt und klatscht, die Luft wird dick. Das Zeug, es saugt sich immer schwerer ein. Wenn der nicht aufhört, nehm ich mir einen Strick und peitsch ihn raus auf den Pflasterstein. Aus Anstand hört ihr, gepaart mit Wut, lass ich das Seil, ich pack den Fiebermesser. Aus meinen Fäusten rinnt mein Blut. Thermometer waren auch mal besser. Ich glaub, die Haut, sie ist.